Albesand, Albesand, halt meine Wunden, Dr. Albesand, Dr. Albesand, halt meine Wunden. Doch ist das Salbern nicht gesund, um die Stille zu versilbern, weil er sich gern reden hört, gießt er schwarze Säure aus dem Mund. Gießt er schwarze Säure aus dem Mund. Halt keine Wunden, Dr. Albesand, oh, Albesand, halt keine Wunden, wenn er mich von neuem tadelt. Dr. Albes ist so erfahren, es ist wohl wahr, dass Moder Adel, es ist wohl wahr, dass Moder Adel. Und Tritt.